Warum sagst du mir adieu? Das Wort tut weh. Du meinst, es wär so weit, es wär vorbei und höchste Zeit zum Auseinandergehen. Wo ist all die Sympathie und wann und wie kam dieser Augenblick, wo du mir sagst, ich muss hier raus. Liebling, mach's gut, es ist aus. Wenn ich mich hier umseh, verstehst du, ich fang damit nicht nochmal an. Dass ich hier herumgeh und biet mich den Lonely Hearts noch einmal an. So nah die Frage, wohin auf die alten Tage, was kommt denn dann? Warum sagst du mir adieu? Ach, dass uns zwei nichts mehr zusammenhält. Zusammenhält. Tut.